Pogo Radio. Die wöchentliche Dosis Anarchie im Bier. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr im Bermuda Funk. 1, 2, 3, 4, 5! Guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio Bermuda Funk. Mein Name ist Rüdiger Himmelsberger. Wenn das heute nicht der, warte mal, guck mal auf das 6. Mai. Das 6. Mai ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Oder wir sind hier gerade live bei Punkrockers Radio. Am 1. Mai. Ja, und neben mir sitzt der Richie. Hallo! Und der Alex. Guten Tag. Der Alex war schon öfters in der Sendung, aber wir hatten leider immer nur die Möglichkeit über Skype. Nicht nur, senden, als, ja. als du aus Mannheim noch produziert hast, ging das ja einfach um die Ecke. Ja, vor also, 5 Jahren, ja. Ja, aber im Archiv kann man das alles nachhören, oder? Kann man machen, ja. Da findet man mich und dich in Mannheim. Aber dann, als Pogo Radio durch die Decke geschossen ist und ins Mediumzentrum Köln umgezogen ist, da ist natürlich hauptsächlich über das Internet. Ja, dann war das Internet das Medium der Wahl und ich habe ja dann auch mit einem Headset aufgerüstet und alles war gut, ne? Ja. Allerdings hat keine Sau gemerkt. Nee. Bis jetzt. Was kann ich für die Straßenbahn vom Haus? Ja, es war gerade eben Gedrängel mit dem Lied 5. 5. Ja. 5 Tage arbeiten und danach richtig saufen. Was diese Woche ja gar nicht stimmt, denn wir waren alle ja bloß 4 Tage arbeiten und danach richtig saufen. Viele von euch vielleicht auch nicht mal das. Aber richtig saufen, das machen wir heute. Ihr habt am das Tag gestern ja Arbeit, schon gemacht. Am Tag der Arbeit. Ne? Tag der Arbeit. Das passt ja. Ich habe heute noch gar nichts gearbeitet. Wir auch nicht. Unserem Alkoholpegel haben wir gearbeitet. Wir haben Stadt gebummelt. Ja. An meinem Alkoholpegel arbeite ich gerade. Ich habe gerade aber ein Eis gegessen. Ja. Ja, Dark Chocolate und Joghurt Erdbeere. War sehr lecker. Lecker. Nee, scheiße. Ja. Das sind die 2 Eissorten, die ich am letzten... Nee, egal. Mit ganz viel Fruchtzucker. Ja. Noch beigemischt. Ja. Okay, Joghurt Erdbeere ist kein Punk. Oder? Was wäre Punk? Scheiße. Pisse? Dark Chocolate. Dark Chocolate und. Dark Chocolate. Dark Chocolate ist, es kommt mit ja. 90% Kakaoanteil. Wenn man Dark Chocolate Gigi Allen umnennt in einer Punkrock-Eisdiele, wäre es schon wieder okay, glaube ich, oder? Das wäre vollkommen okay. Gigi Allen Ice Cream. Wenn es dann ein bisschen herbe, nussig schmeckt, dann kommt es vielleicht sogar hin. Ja. Isst man die oder wirft man die? Die wirft man, aber dem anderen in den Mund. Lecker. Ja. Ah, der Panker Daniel ist im Chat. Hallo, Panker Daniel. Ist das Hoshis kleiner Bruder? Ja, genau. Der hat ja eine ganz große Familie. Ja. Ich meine, der gibt sich wenigstens zu erkennen. Sag mal, was ich mich immer gewundert habe, Richie, Fotze 04, warst du das? Fotze 04 war ich nicht, werde ich niemals sein. Ach so. Wenn, dann wäre ich immer glorreiche Fotze 04. Okay, verstehe. Ich dachte aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht, wie ich drauf komme, weil das wurde öfter genannt, dass ein Chat-Teilnehmer Fotze 04 heißt. Und da dachte ich, irgendwie... Der kommt wahrscheinlich aus Lüdenscheid-Nord. Okay, stimmt. Klingt einleuchtend. Einleuchtend, ne? Ja, absolut. Ja. Wie Scheiße 09. Die kenne ich. Die sind gut. Ist eine klasse Kombo. Ja. Goethes Farbenlehre. Ja, wir sind am 1. Mai hier unterwegs und wir gingen gleich richtig schön einen saufen. Ihr wart gestern schon richtig schön einen saufen. Ja, wir waren auf einem tollen Konzert. Ja. Und wir waren in einer tollen Kneipe. Ja, stimmt. Bergkrug. Da ist eigentlich jetzt immer ein Tisch für uns reserviert, weil wir unser eigenes Reserviertschild mitbringen. Das ist gar nicht so dumm. Ja, ich hab gedacht, das wäre ganz clever. Weg da! Tock! Ja, wieder eine Kneipe weniger, die ich besuchen kann. Ja, egal. Aber es klebst den Schnurrbart an und nennst dich Jürgen. Genau. Dafür brauchst du keinen Schnurrbart, einfach nur die alte Brille aufsetzen. Ja, oh Mann, ja. Wie waren die Dwarfs? Die Dwarfs. Gut wie immer. Mit Vogel-V. Gut wie immer. Ja, mit Vogel-V. Ja, waren schon wahnsinnig beeindruckend. Warum? Das hast du gerade schon gesagt. Warum waren die beeindruckend? Weil die toll spielen können, toll singen können, imposante Persönlichkeiten sind und der Bassist sich nackig ausgezogen hat. Mhm. Er hat sich gar nicht ausgezogen, der war schon nackt auf der Bühne. Der war schon nackt, stimmt. Ja. Das machen Chefdenker auch. Warum waren sie besser als Chefdenker? Weil sie Englisch singen. Ja. Ach so, okay. Weil sie viel berühmter sind. Ah, ja, das ist der Punkt. Weil sie weltweit agieren. Das ist der Punkt, das glaube ich auch. So, die sind Global Player. Hatten die auch eine Vorband? Ja, leider. Ja, was ist leider? Ich meine, ich fand sie doch ganz amüsant, ne? Die Svetlana. Unfreiwillig. Ja, unfreiwillig, ja. Unfreiwillig unterhaltsam. Ich habe gerade gesehen, dass die Svetlanas, irgendwas, die Svetlanas Olga, keine Ahnung was, die ist auf einer Krankenbare abtransportiert worden. Ja, mit die Svetlanas Olga ist ein bisschen schwach auf dem Bein gewesen. Ja, die hat... Ab Song 2. Oder 3 oder so, oder drei, ne? Ja, ich habe nicht so genau hingehört. Ja, Was ist denn passiert? Hört es sich eh alles gleich an. Radio ist ein akustisches Medium. Sie ist irgendwie unglücklich gefallen. Die hat halt so ein bisschen auf der Bühne getanzt und die ganze Zeit das Gesicht verzogen, so zu einer Fratze. Ja, eine eigentlich ganz ansehnliche Dame hat es verstanden, sich höchstmöglich hässlich und unsympathisch zu zeigen. War so richtig wütend auf der Bühne. Auf jeden Fall hat sie dann halt sich... Ja, und als erstes haben sie, das sollte man tatsächlich erwähnen, ein Foto von Putin verbrannt. Das habe ich übrigens auch schon im Internet gesehen, bevor ich die Band live gesehen habe. Ich hab mich mit dass die das gleich am Anfang machen, während ich Bier holen gehe, hatte ich nicht gedacht. Ne? Und dann habe ich mir auch gedacht, was soll das? Was es soll, weiß man natürlich nicht. Und es gab tatsächlich zwei, drei Idioten. Sind die aus Russland? Ja. Sie seien aus Russland, aber Google sagt, dass sie in Mailand wohnen. Ja. Ja, sie sind Russen und es soll die gefährlichste Band Russlands sein, die ja überall Auftritt verboten hat. Ja, also zumindest die Olga war sehr gefährdet. Ja. Also ihre gefährlich oder gefährdet? Gefährdet? Alles beide, ja. Ja, weil die Band so gefährlich ist, ist ihr die Kniescheibe irgendwie rausgehüpft. Ah, hat sie sich mit einer Waffe selber die Kniescheibe weggeschossen? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich war es der KGB oder die Nachfolgeorganisation. Ja, das war, die haben ein Päckel Polonium auf die Bühne geworfen und dann ist ihr die Kniescheibe rausgehüpft. Polonium als Russen? Mhm. Ja, ist das nicht die vornehmliche Vergiftungs- und was weiß ich, Waffe? War das nicht mit diesem? Das googeln wir während des nächsten Songs. Das war der ukrainische Ministerpräsident, der mit Polonium. Der auch, aber auch dieser eine Journalist, dieser Russland. Nee, das war Selbstmord, ey. Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall saß mir dann draußen und haben dann gewartet so beim Bierchen, wann die, also muss man dazu sagen, ne, die Olga, die Sängerin, die hat dann ja dann wirklich noch 3, 4, 5 Lieder noch auf der Bühne sitzend gespielt. Sitzend, ja, also sehr tough. Ja, sehr tough, ja. Die lässt sich da nicht unterkriegen. Jetzt hat dann auch plötzlich dieser Gesichtsausdruck gepasst. Ja. Und ich habe mir dann... Und dann haben sie aufgehört, weil dann der eine Dicke da mit dem Bart dann irgendwie gedacht hat, jetzt ist mal langsam gut. Bud Spencer? Ja, so ein genau, Bud Spencer dann, war auch da. Ja, und der ist ein großer Svetlana-Fan und kennt die aus Mailand. Draußen steht der Sanitäter und die waren ja schon mit der Bar hinter der Bühne und haben die dann rausgeholt. Wir saßen draußen und ich habe gedacht, zum Glück habe ich keine Kamera dabei, weil ich hätte mir es nicht aus. Ich hätte das. Also, verziehen. Du hättest mich festhalten müssen, sonst hätte ich ein Foto gemacht, wie sie auf der Bahre rausgeschoben worden wäre und hätte dann ihr typisches Fratzengesicht gezeigt und Stinkefinger, alle beide. Ja, das und, war haben wir uns da beide haben so ausgemalt. Bildlich vorgestellt, und ich habe mir noch so bildlich vorgestellt, wie du dann der Gitarrist mit seinen frisch gewaschenen, langen Metal-Haare. Die Haare waren sehr, sehr schön. Ja, das sehr muss schöne ich also, Haare. Muss ja. ich neidlos anerkennen. Ja. Und dass du dann irgendwie im Feuerzeug dem die Haare anzündest, er brennend mit seinen brennenden Haaren hinten. Das wäre ein Kracher gewesen. Ja. Heute Morgen bin ich dann aufgestanden und nicht aufgestanden, sondern aufgewacht und habe dann erstmal bei Facebook geguckt und das erste Bild ist mir... Wie das junge Leute heute so machen, gell? Ja, genau. Und das ist das erste Bild Svetlana, also diese Olga auf der Bahre mit verzerrtem Gesicht und Stinkefinger zeigend. Rüdi, kann das sein, dass du noch ein bisschen im Salz liegst, so wie du gerade guckst, dir die Stirn reibst, die Augen geschlossen hast und so meditativ vor dich hin brummst. Im Salz liegen, ist das irgendwie Slang Kater für haben. Kater haben? Jawohl. Okay. Auf jeden Fall hat jemand, die rumvolle Aufgabe übernommen, hat dieses Bild geschossen. Irgendjemand war es, ja. Das Bild habe ich gesehen, genau. Ich habe allerdings auf dem Bild den verletzten Körper nicht so richtig erkennen können und dachte erst Olga, Svetlana, das hat das irgendwas mit den Toy Dolls zu tun, aber Olga wird ja mit ER hinten geschrieben, glaube ich, ne? Egal. Wir hören jetzt als nächstes von den About Blanks einen super Song. Das ist nämlich ein Konzert, was wir uns gleich angucken. Da spielen die Svetlanas nicht mit, aber es ist trotzdem gut. Hast du rausgefunden, wo die herkommen? Das die About Blanks. Die About Blanks sind aus Berlin haben. Natürlich. Und die About Blanks, alles, was ich von denen weiß, ist, dass ich sie gut finde. Und das könnte daran liegen, dass ich auch die Shocks gut finde. Denn es ist der ehemalige Bassist der Shocks, der da so ein bisschen den Bandhitler gibt, soweit ich das weiß. Die sind aus Berlin. I wanna live too. Mir sind die eigentlich zu beliebig. Ja? Mir waren auch die Shocks immer zu beliebig. Dieses, wie nennt man so eine Musik da? Dieses. So 77er. Genau. Zeug, ja? Ja. Also, Kenner der Materie und Liebhaber werden das natürlich als klassisch bezeichnen. Ja, sie haben nicht auch beliebig. Ne? Das Cover ist sagen, ja auch. Die haben ihre Hausaufgaben gemacht, sind musikhistorisch bewandert. Ich mag es aber gerade deswegen so gerne, weil es so schön beliebig ist. Und weil es nicht versucht, irgendwas Besonderes und Tolles zu sein. Bist ja so ein harmonischer Typ, ne? Ja, ich bin so ein harmonischer Typ, genau. Ja. Ich mag das, glaube ich, deswegen auch lieber gut nachgemacht als schlecht neu erfunden. Und nachher kuscheln wir noch ein bisschen, oder? Ja. Ja. Cool. Mit Steinen. Ja, genau. Was machen die Berliner am 1. Mai in Köln? Ja, sag die mal. Luschen. Ja, sag mal, wollen die jetzt irgendwie einen Sonic Ballroom zerlegen und oh. So, gib mir mal jemand bitte meinen Tabak. Dann spielen wir noch. Da habe ich neulich den Sonic Ballroom zerlegen, habe ich über interne Kanäle irgendwie mitbekommen. Es war ja vor kurzem diese Story von wegen Schlägerei im Sonic Ballroom, ne? Hattest du ja auch mal mitgekriegt. Ja. Wie da irgendwie so ein Typ irgendwie Flaschen über die Mauer geschmissen hat auf Leute oder was. Und dann hat ihn jemand drauf angesprochen, oder seine Frau drauf angesprochen, lass das mal lieber sein. Und dann gab es direkt Keilerei. Das gleiche ist vor gut zwei Wochen wohl im EDP, im Drüge Pitter hier in Köln passiert. Wohl angeblich mit denselben Leuten und vermutet wird wohl, dass sich das um Schläger aus der rechten Szene handelt. Nee. Ja. Hut ab. Nö. Also, fand ich interessant. Dann nehme ich heute Abend auf jeden Fall mal einen Helm mit. Ich habe gedacht, das wäre eine zugeguckste Suffnase gewesen und der hat da irgendwie... Eine zugeguckste Suffnase. Ich war weder beim ersten noch beim zweiten Ereignis dabei. Ja. Ich bekomme nur diese Vermutungen. Ja, aber das, muss man immer das ist ja schlimmer als die Bildzeitung, was so manche Menschen abends erzählen, ne? Ich glaube tatsächlich, dass nicht nur Rechte sich benehmen wie Idioten. Ja. Es gibt auch. Wir sind hier im Radio und ich wollte einfach Rechte. Das jetzt mal erzählen. Ja, das ja. ist gut und das ist, ist auch wichtig. Während den Anfängen, sage ich da bloß. So. Ja, genau, während den Anfängen. Ja, während den Anfängern. So. Werdet Anfänger. Den Anfängern. Ja. Ja, genau. Genau, hört auf Profis zu sein, werdet wieder Anfänger. Oh. Sollen wir mal den nächsten 77er Profi-Scheiß hören? Die Dirty Fences? Die Dirty Fences, mit denen ich das Vergnügen hatte, zusammenzuspielen. Du mit gespielt? Heißt es dreckige Zäune? Meine, genau. Dreckige Gartenzäune. Ja. Und nette Jungs aus Brooklyn, New York. Alleinstellungsmerkmal, 3/4 der Band heißen mit Vornamen Max. Max Power, Max Steel und Max Headroom. Sugar. Headroom, Max Headroom, genau. Und die haben die 77er Nummer auch sehr gut drauf, sehr melodisch, tolle Platte, kennt keine Sau und trotzdem gut. Okay, dann haben wir jetzt 2 Minuten 29 die Dirty Fences. Ja, 2 Minuten 29. Zehn Minuten erst rum und schon 3 Songs gespielt. Hammer, ja. Boah. Und 3 Labertaschen am Tisch. Während der Songs wird viel gesprochen. Ja. Also, Gitterwolf. Wollt ihr mich aufklären, was es ist? Gitterwolf. Wenn du Gitterwolf nicht kennst, hast du tatsächlich ein bisschen was verpasst. Ich finde ja Bandnamen, wo das Wort Wolf sagen, ne? drin vorkommt, da bin ich immer sehr skeptisch. Gitterwolf ist eine Band aus Japan, ich glaube in Osaka, gegründet irgendwann so Ende der 80er. Und die sind, ich glaube, gegründet worden als tatsächlich 1:1 Kopie der Ramones als Idee. So als Gag erstmal. Ja, kann spielen das so? Ziemlich räudig, dreckigen Garage-Punk. Ja. Ja, und haben diesen großartigen Film Ende der, ich glaube, 99 rausgebracht, Wild Zero, wo sie mit ihren Gitarren auf Mofas, mit gut gekämmten Tollen, mit Lasern, die sie aus ihren Gitarren schießen. Ist der schon so alt? Ja, 98, also, 99 das, muss das gewesen sein. Das Lied, das du ausgesucht hast, ist ja ihr Mega-Hit. Ja. Ich weiß, dass ich das... Ist aber auch erst ein paar Jahre alt. Ja, ja, klar. Dass ich den auch schon mal bei Rüdi in der Sendung gespielt hatte, weil ich einige japanische Bands irgendwie dabei hatte und dann ich natürlich kam ich an Gitterwolf. Ja. Ich wollte es ja eigentlich unter Gitterfox dir unterjubeln, dass du sie dann doch mit reinnimmst. Hatte ich auch dabei. Und Ja, also ich weiß nur, die sehen halt einfach aus wie drei ganz schlimme Elvis-Imitatoren. Ja, ja. Aber jeder von denen sieht aus wie drei Elvis auf einmal. Ja, wobei der Torun dann, ja vor kurzem gestorben ist, vor zwei, drei Wochen. Das hast du mir vorhin erzählt und das wusste ich nicht. Wer ist das? Japanische Namen und Basswolf, Gitarwolf oder Drumwolf. Drumwolf müsste Drumwolf. Es gewesen sein. Ja, ja. Gut, die sind ja einfach zu ersetzen, oder? Ich glaube, es ist tatsächlich auch nur Gitarwolf noch aus der Originalbesetzung dabei. Ansonsten würden sie auch anders heißen, oder? Badatsch! Oh ja, gut. In der Karnevalshochburg. Japan aber. Spargelhochburg. Spargelhochburg, sowieso. Ja. Wisst ihr Kölner überhaupt, dass Spargelzeit ist? Ja, natürlich. Ich hatte vor kurzem noch Spargel. Ja? Die ganze Wohnung riecht nach Spargelpipi. Ja, geh mal, Pipi, wollte gerade sagen. Das überprüfen wir gleich mal. Nee, Japan übrigens noch, da hat mich der. Hat mir der Ingo, wir waren vor kurzem grillen, hat mir der Ingo noch geile Sachen aus Japan erzählt. Die spielen jetzt demnächst in Japan irgendwo. Der hat ja auch so ein japanisches Label und hängt da irgendwie auch öfter mal rum. Und er hat mir unter anderem von mehreren Phänomenen erzählt, unter anderem von den U-Bahn-Puffs. Kennt ihr U-Bahn-Puffs? Nein, ich fahre mal Fahrrad, ich gehe in die U-Bahn. Ich kenne auch keine U-Bahn-Puffs. Stadtbus-Puffs. Hat er mir erzählt, ich dachte eben auch, das wäre irgendwie eine U-Bahn, wo dann Nutten drinstehen, wo man dann sich halt quasi während der U-Bahn-Fahrt noch einen kauen lassen kann oder so. Nein, aber es ist viel, viel geiler. Man geht in ein Bordell und da gibt es dann Räume, die sind aufgemacht wie U-Bahn, sehen von innen aus wie U-Bahn. Ja. Und in diesen U-Bahnen stehen und sitzen einfach diverse Frauen. Einige als Ärztin, einige als Geschäftsfrauen, einige als Schulmädchen stehen, sitzen und keine Ahnung was. Und die Männer gehen einfach rein, voll bekleidet und reiben sich einfach an den Frauen. Es findet so kein sexueller Kontakt statt. Diese Frotteur-Scheiße. Ja, genau, Frotteur. Ja, ich kenne das. Ich hatte das mal beim Bäcker. Im Bäckerpuff? Ja, nein, beim Bäckerpuff, ja, also öffentlicher Nahverkehr. Hahaha, den hatte ich mir zurechtgelegt, aber egal. Ja. Ich hatte einen Frotteur, der sich an mir rieb. Ja, das ist ja deren Fetisch. Das war beim Grimminger in Mannheim, unser toller Stadtbäcker, in dem es übrigens richtiges Brot gibt. Und auch Spargel. Spargelbrot. Spargelbrot. Das beste Spargelbrot von Köln. Gibt es in Mainz. Gibt es in Mannheim. Ja. Und der Typ sah tatsächlich aus wie wie der Vorzeige-Exhibitionist. Der trug einen Trenchcoat und sah ein bisschen gestört aus und der rieb sich tatsächlich die ganze Zeit an mir. An dir? Ja, an mir. Ja, war ein schwuler Frotteur. Ja, also ich meine, so homophob sind wir jetzt auch nicht, oder? Ein Schwufrotteur. Ja, genau. Ja. Ist ja okay, ich meine, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ja. Und dann seid ihr zusammen nach Hause gegangen oder wie? Nö, ich habe mein Brot bezahlt und bin alleine nach Hause. Ja. Solange deine Hose danach nicht dreckig ist, lass ihm doch den Spaß. Nee, er trug ja einen wasserabweisenden Regenmantel. Innen wasserabweisend oder außen? Das weiß ich nicht, ich vermute beidseitig. Ja. Das ist ja keine Einbahnstraße. Wer weiß es? Doch, Gitarwolf ist es. Ich weiß aber auch oder? Nicht, ob er gekommen ist. Ja. Ladies and Gentlemen, Gitarwolf, Jet wir Satisfaction. Eigentlich auf Proteure? Keine Ahnung. Ja. rennt man auf eine Tür. Ja, als erstes muss ich mir Abbitte leisten. Das war tatsächlich ein neuer Song und nicht Jet Generation, der Ole Jet Generation ist Anfang der 90er und Jet Satisfaction ist, glaube ich, von der 2010er Space Battleship Love oder irgendwie so. Yo, jetzt hätten wir das ja durch, ne? Mhm. Ja. So, jetzt der Geil ist halt eine richtige Musiksendung, ne? Totale Musik-Nerd-Sendung, ja. Ja. Wieso? Weil Musik läuft? Ja, weil Musik läuft und weil wir uns auch zwischen den Liedern auch über Musik unterhalten. Das ist tatsächlich selten. Ja. Und Verletzungen, die Musikern widerfahren. Mhm. Hörstürze. Das ist tatsächlich selten. Also die Sendung, wenn ich mit Rüdi hier alleine sitze, dann laufen irgendwie so 4 Songs und wir labern die ganze Zeit Mist. Und danach echauffieren sich die Leute im Kommentarbereich darüber. Aber es... Aber, ja. Ah ja, ich kann mich erinnern. Der arme Richie. Schwer getroffen. Ich hatte meinen eigenen Shitstorm, beziehungsweise meinen eigenen Furz im Glas. Ein Dreizeiler-Kommentar. Ja gut, das ist halt, aber es ist doch so, du polarisierst, das ist doch toll, oder? Ja, aber das Schöne ist ja... Ich bin der Jan Böhmermann des Punk. Es ist ja schön, jemand, der fake ist, irgendwie einen Kommentar zu schreiben, hat ja eine gewisse Macht dann auch, ne? Weil man liest sich das ja durch, oder mehrere Leute lesen sich das durch. Ja, du hast mich darauf hingewiesen und ich habe mir das durchgelesen und gedacht, naja, gut, kann er ja. Ja, kann er ja, ne? Ja. Ich finde auch vollkommen in Ordnung, also ich wäre stolz auf sowas. Also nicht stolz, aber es ist doch vollkommen okay. Ja, man muss auch anecken können. Mich muss nicht jeder lieben und ich weiß, dass mich nicht jeder liebt. Also deswegen ist mir das eigentlich relativ wurscht. Komisch. Ich habe immer gedacht, alle lieben Richie. Ja, du liebst mich, das reicht mir eigentlich. Du das und Rüdi, das reicht mir schon. Aber jetzt nicht körperlich. Kann ich bitte noch die andere Tüte haben mit den Filtern? Jo. Ja. Danke. Rüdiger raucht mit Filtern. Ja, mit Filtern, ja. Ich darf mich darüber nicht echauffieren, auch nicht im Kommentarbereich, denn ich rauche ja Menthol Light. Ja. Die Gesunden, ja. Die Guten, die Erkältungs... Ja, Mitte. Tatsächlich. Das ist besser, als wenn du dir so einen Stritzer Transpulmin in eine Vase machst und dann da kochendes Wasser drüber gießt und das dann inhalierst. Kannst du besser 2 Menthol rauchen, dann hast du das Gleiche. Ihr wart ja alle beide in China, ne? Jetzt war ich da, wo ich dir die Kippen aus Äthiopien mitgebracht habe, da gab es unendlich viele internationale Kippen. Ja. Und die chinesischen Kippen, die waren die teuersten. Das Interessante bei den chinesischen Kippen war in China selber, also ich war in Peking, der Alex war in Shanghai, ungefähr zur selben Zeit, wenn ich das gerade richtig... Ja, ich 2009, du 2010. Ich in Peking habe mir an diesen Zigarettenständen, die es an jeder Straßenkreuzung gibt, immer Zigaretten holen wollen und wollte halt auch immer, wie man es macht mit dem Bier, dass man immer einheimisches Bier trinkt, auch mit den einheimischen Zigaretten probieren. Mir wurden aber keine chinesischen Zigaretten verkauft. Ja, das war bei mir anders. Man hat sie mir nicht gegeben. Es war Aussage, also das gebrochene Englisch, Handfuß, keine Ahnung, nix. Ja. War die Aussage immer, das verträgst du nicht, Langnase. Die geben wir dir nicht, das verträgst du nicht. Die haben aber pro Schachtel auch umgerechnet irgendwie so 16 Cent gekostet. Ich habe die Chinesen beobachtet und die haben sich dann auch wirklich ihre einheimischen Zigaretten gekauft, klar, weil sie halt da drauf stehen. Und die waren halt wesentlich teurer als die restlichen Weltzigaretten. Wesentlich teurer in Äthiopien? Ja, die sind extrem teuer. Also du konntest schon für 40 Dollar eine Stange Zigaretten von den Chinesen kaufen. Ne? Ja. Und die regulären, also zum Beispiel die ich dir mitgebracht habe, die Menthol, Dunhill, die haben 16 Euro gekostet. Und auch Duty-Free maximal waren es 20 Dollar oder sowas. Ach krass. Ja. Duty-Free, ja klar, am Flughafen. Naja, also ich kann nur sagen, also ich war... Und die Chinesen haben auch ihre Scheiße gekauft, ne? Die hätten auch die Billigkippen kaufen können. Und dann bin ich dann zu so einem Chines gegangen und habe ihn gefragt, sag mal, was kann er mir so empfehlen? Und dann habe ich mit ganz großen Augen angeguckt, der konnte Englisch, und hat gemeint, ja, nee, da soll ich lieber die Finger von lassen. Ja, siehst du, genau, exakt dasselbe wie bei mir. Die wollten es mir partout nicht verkaufen. Mhm. Ich hab's nicht verstanden. Ich mache mir meinen Reim darauf, eben, also die Westzigaretten, die sie mir dann eben gegeben haben, Marlboro, Lucky Strike etc., die waren dann auch natürlich viel billiger als hier. Ja. Ich gehe auch davon aus, dass es keine echten waren, denn es war immer noch irgendwie Schachtel 80 Cent oder sowas. Aber die chinesischen Zigaretten bin ich dann einfach davon ausgegangen, da sind irgendwie alte Sportmatten und Zeitungen drin geschreddert und deswegen haben sie mir nicht gegeben. Weil die wahrscheinlich dann irgendwie zu stark und kräftig und mächtig für mich klein waren. Ja, aber ich frage mich halt, warum die so teuer waren und warum die Chinesen ihre eigenen Zigaretten gekauft haben. Die müssen ja irgendwie super geil sein irgendwie. Vielleicht ist auch geschredderter Tigerpenis drin. Wahrscheinlich, oder? Ja. Viel Ginseng. Ja, Ginseng. Ja. Hat dein Stuhl geknarrt? Nein, hier sind Frösche im Stuhl. Also ich habe eine ganz andere Erfahrung gemacht. Also mir haben die Kioskbesitzer in China eigentlich alles verkauft. Natürlich kamen sie erstmal mit den Import-Zigaretten, weil sie damit natürlich einen größten Reibach machen. Natürlich. Und die für 16 Cent, die wollten sie mir nicht geben, weil sie damit mit mir, ich meine, du bist ja als Langnase ein bisschen irgendwie wie eine Geldbörse auf zwei Beinen dort. Ja. Wollten sie mir natürlich immer das Teuerste verkaufen. Ich selbst habe dann irgendwie sowas im mittleren Preissegment gekauft, was mir von der Packung gut gefallen hat oder sowas. Weil erklären, was da drin ist, von geschredderten Tigerpenissen bis was weiß ich. Alte Sportbutton. Ja, irgendwas. Konnte mir natürlich keiner erklären, beziehungsweise wenn sie es mir erklärt hätten, hätte ich es nicht verstanden, weil mein Mandarin ein bisschen eingerostet war zu der Zeit. Und Ni hao an shei shei. Das kriege ich immer nach. Ja, gut. Ja, guten Tag und bitte. Ja. Danke. Bitte weiß ich auch nicht. Ich wusste auch noch kaltes Wasser, aber egal. Kaltes Wasser ist immer billiger als warmes Wasser, genauso wie kaltes Bier immer billiger ist als warmes Bier, in Peking zumindest. Na, das kann ich so nicht sagen. Nein, aber um zu den Zigaretten zurückzukommen, ich habe mich dann für eine Marke entschieden und ich habe dort einen Kumpel besuchen und dessen chinesischer Kollege, Ureinwohner Shanghais, hat mir gesagt, ich hätte eine sehr typische Marke erwischt. Ja. Und die hat aber auch jetzt nicht so dolle geschmeckt. Aber ich bin ja eh Dreher. Ja. Ich habe mir die nur gekauft, weil dort so gut wie kein Drehtabak ist. Ja. Das stimmt, ja. Und das war lustig. Also ich habe halt dort gedreht und der gemeine Chinese ist anscheinend sehr neugierig, was der Westeuropäer denn da so macht. Und wenn ich mir dort irgendwie vor Publikum oder in der Öffentlichkeit eine gedreht habe, dann war ich die Sensation. Also dass sie nicht noch geklatscht haben, wenn sie gesehen haben, dass das Ding raucht und funktioniert, das war alles. Aber irgendwann war der Tabak weg und dann musste ich halt auf die Ureinwohner Zigaretten zurückgreifen und sie haben geraucht, sie haben mittelmäßig geschmeckt und also ich wurde nicht krank. Ja, die Chinesen sind auf jeden Fall eine große Rauchernation. Ich wurde aber auch nicht gesünder. Ja. Wie mit Mentholzigaretten. Mentholzigaretten machen gesund, potent. Erhöhen die Ausdauer. Machen einen größer und lassen die Haare wachsen. Mhm. Scheiße, gib mal eine. siehst du. Ich würde sagen, es ist immer wieder Zeit für einen Song, oder? Ja, Kackschlag. Und ich habe ja, genau, ich habe ja ein bisschen was mitgebracht. Ja. Und zwar aus meiner absoluten Lieblings-, also meine Top-Songs aus meiner Deutschpunk-Playlist. Dazu gehört absolut gerade Kackschlacht mit dem Song Bulle. Feiere ich total ab. Ja. Und ihr wahrscheinlich auch alle. Yippie. Und das am 1. Mai. Ja, wir haben das, haben Sie die beim AZ gesehen? Kackschlacht haben wir im Club Scheiße gesehen. Stimmt. Kackschlacht habe ich zumindest mal im Club Scheiße gesehen. Was gleich auch noch kommt, Loser Use, die haben wir im AZ gesehen. Stimmt, ja. Die wir auch mega abgefeiert haben. Das war ja dieses Konzert, wo wir hin sind, wo dann noch jemand nachkam, der dann plötzlich sehr besoffen war, weil er sich vorher eine Pulle Whisky reingedreht hat. Das Ganze war irgendwie deklariert, also die Hauptband war irgendwie deklariert als Emo-Grind-Geballer, keine Ahnung. Und naja gut, gehen wir halt hin. Und Loser Use als Vorband hat uns natürlich überhaupt nicht beschäftigt, weil wir uns nur mit den Hauptacts natürlich beschäftigen, weil wir interessiert sind an dem Mainstream. Naja, und wir saßen noch draußen und dann spielten irgendwie diese Loser Use und wir sind reingerannt und dachten, geil, Die gefallen uns. Ja, mit dem Tommy von Loser Youth habe ich ja immer noch eine Sendung genau. geplant. Offen, ja. Genau. Ja, offen, offen. Und ja, ich habe sogar noch hier einen Ordner liegen, wo er mir seine Playlist geschickt hat. Die er gerne. Spielen wir doch mal das davon. Ja, ist, glaube ich, das gleiche drin, ne? Oder? Ja, ist auch. Ist wahrscheinlich exakt dasselbe, das, was. Ja. Ja. Ja, aber wie gesagt, also die Sendung steht noch aus. Euch. Hattest du über die Loser Youth nicht auch den Kontakt zu dem zu diesem Antifa-Camp? Zu dem Squatting Days-Dingens. Squatting Days, genau, ja. Mhm. Da, aber die Sendung, die lief schon, richtig? Ja, die lief schon, die ja, war ja schon. Die war schon. So lange her, dass ich mich nicht mehr dran erinnern kann. Jetzt spielen wir Loser Youth. Die Bombe. Ja. Und nochmal an alle Leute, die so schlecht in Rechtschreibung sind. Loser schreibt man nicht mit 2 O. Weil ansonsten wäre er nicht, kann ich bestätigen. Nicht fest. Ja. Das war schnell vorbei. Ja, aber Rudi, schon wieder überrascht worden davon, dass 1 Minute 29 nicht 1 Minute 27 ist. Das gar liegt nicht. Aber auch ein bisschen daran, dass du die ganze Zeit zuquatschst, ja. Während die Songs laufen. Wie geil die doch sind und so. Ja. Und welche Vorzüge Loser Youth jetzt irgendwie haben und dass man die auch anders schreiben könnte, sie dann ja, aber anders, wir haben, ja. anders heißen und anders ja. bedeuten würden. Ich habe mir sogar meine Hose ausgezogen während des Songs. Ja, und wieder an. Ich habe weggeguckt. Ja. Ich habe weggeguckt. Und das alles innerhalb der 3-sekündigen Pause, die die Bilder von der Webcam schießt. Deshalb hat es auch niemand draußen gesehen. Ich bin der schnellste Hosen an- und wieder Auszieher der Welt. Die sogenannten Schnellfick-Hosen an. Ja, genau. Ja. Ich habe ja eigentlich hab ich gar keine Hose an, das ist eine Pigmentstörung. Ich dachte, du hättest eine Hose tätowiert. Ich lasse mich nicht tätowieren an den Beinen. Echt nicht? Ich wollte mir, mal einen Rollkragenpulli mit Zopfmuster tätowieren lassen. Ja? Ja, also, das wäre, da wird mir nie kalt. Lass dir doch einen Zopf tätowieren. Na, das habe ich mir auch schon überlegt, aber da habe ich mich nicht für die Frise entscheiden können. Warum? Ja, Mittelscheitel, nee, Hartmut Engler Gedenk. Ach so. Nur das Zöpfchen. Ja, aber das könnte nur das Zöpfchen, so ein bisschen so hinterm Ohr. Stimmt, das wäre eine gute Idee, ja. Aber das könnte ich ja durchaus noch wachsen lassen. Ja, also, stimmt, da wächst ja noch was. Also, ja. das ist ja langweilig. Ja. Ach so, da wächst noch was, das ist frei gewählt. Nein, nee. Nur halb. Eine Torsun, also eine Tonsur. Ah, Torsun, da so ungefähr, nein, aber ja, genau. Ja. Wie du vielleicht von anderen älteren Herrschaften kennst, gibt es da noch sowas wie einen Haarkranz, ja. aus dem man durchaus noch ein Hartmut Engler Zöpfchen machen könnte. Werde ich nie Probleme mit haben, denn ich habe vollen Haarwuchs. Ah, ich bin auch die ganze Zeit voll neidisch. Aber ich nutze auch Alpecin-Shampoo. Das habe ich auch versucht, das hat aber auch nichts genutzt. Ja? Also wenn die Genetik so durchhaut, dann ist es gar nichts. Aber ich werde nachher mal durch dein volles Haar streichen. In deinem Alter hatte ich auch noch volles Haar. Und dich kennen wie eine Barbie-Puppe. Nein, aber ich esse morgens zum Frühstück halt immer Darwin-Finken-Eier. Und wie wir alle wissen, sind Darwin-Finken-Eier durch die Genetik so beeinflusst, dass sie mich in meiner Genetik so beeinflussen, dass ich mir aussuchen kann, wie meine Genetik aussieht. Du hast halt unheimlich viel weibliche Hormone und deshalb hast du noch volles Haar. Das liegt daran, weil ich so dick bin. Ich habe auch Busen. Ja. Und geil. Schön volle Haare. Bei mir ist es ziemlich licht inzwischen. Ja, aber. Also, als ich mit Pogo Radio angefangen habe vor 15 Jahren, da war es noch richtig voll. Bei dir ist es aber nur deswegen licht, weil du jetzt so weit oben wohnst und immer näher an der Sonne. Das kann, ja, das vielleicht, ja, durch die dünne Luft. Dünne Luft, ja. Sonnenstrahlung, Sonneneruptionen. Ja. Die Radioaktivität vom Weltall. Weltall-Radioaktivität. Krass. Pogo-Radioaktivität quasi. Ja. Es ist nicht schön. Darf ich mir einen dieser vielen Gründe aussuchen, warum es bei mir so ausschaut, wie es ausschaut? Mhm. Ich wähle die Weltall-Radioaktivität. Das klingt auch gut, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, so als, sie haben ja gar keine Haare, so in einem Vorstellungsgespräch zum Beispiel, nee, sie sind sehr qualifiziert, aber sie haben keine Haare. Und dann sagst du, ja, das liegt an der Weltall-Radioaktivität und dann sagen, ja, das ist okay, dann sind sie eingestellt. Als Krokodil. Als Quoten-Weltraum-Radioaktivitäts-Kahler. Genau, warum kümmert sich darum niemand? Ja, genau. Ich habe gerade gelesen, Ursula von der Leyen schickt jetzt die Marine ins Mittelmeer, um Frontex zu unterstützen gegen die bösen, bösen Flüchtlinge. Warum kümmert sich niemand um die Weltall-Radioaktivität? Warum wird die Marine nicht in die Stratosphäre geschickt, um die Weltall-Radioaktivität zu bekämpfen? Warum gibt es nicht Frontex in der Stratosphäre? Ich finde, man sollte Atomwaffen gegen die Weltraum-Radioaktivität einsetzen. Oder ein Menschenschild bauen gegen Weltraumradioaktivität. Dazu wären die Flüchtlinge dann auch wieder Nutze. Die Flüchtlinge sind alle zu dünn, sonst wären sie keine Flüchtlinge. Wir sollten dicke Industrielle nehmen. Oh, du Klassenkämpfer. Nein, nicht Klassenkämpfer, sondern Pragmatiker. Das passt Pragmatiker. Zum ersten Mal. Das passt auch zum ersten Mal. Yeah. Das passt, stimmt, wir schmeißen dicke Industrielle in die Atmosphäre und nicht Steine auf unser eigenes Stadtviertel. Wäre auch wieder ein bisschen mehr Platz da. Es ist übrigens noch gar keine Meldung gekommen. Jetzt SUVs schicken wir mit hinterher. Ja, das liegt daran, erste Mai-Meldung aus Berlin, habe ich noch jetzt, gar nichts gelesen. Ja, schade. Ja, komm, jetzt machen wir hier die BZ, ne? Da steht ja immer irgendwas drin. Aber ruf doch die BZ jeden auf, wenn ersten das Mai, Jahr, oh, jeden ja. ersten Mai frage ich mich, warum die Leute ihr eigenes Stadtviertel zu Klump hauen. Vereinzelt Steinwürfe bei Demo. Genau. Die lassen nach, ne? Ja. Vereinzelt Steinwürfe auf freche Kinder. Sieht aus wie immer. Einer hat ein Verkehrsschild in der Hand und die anderen... Krass, ja. Und Schal im Gesicht. Ja. Kalt sein. Kalt in Berlin. Ein Parkverbotsschild war das übrigens. Ja. Ein eingeschränktes Halteverbotsschild. Das ist ein eingeschränktes Halteverbotsschild und kein Parkverbotsschild. Das ist sein Kommentar gegen rechts. Aber nur an Werktagen. Das ist ein Linker. Aber er darf 3 Minuten halten. Ja. Das ist ein eingeschränktes Halteverbotsschild. Ja, sag ich doch, ja. Nein, du hast Parkverbotsschild gesagt. Ja, ja. Wir spielen jetzt was von Rattenkönig. Ja, ich wasch mich nie. Hallo, wir sind wieder da. Ja, der Richard hat uns gerade erklärt, was ein Rattenkönig ist. Ja. Mir ist dann wieder eingefallen, dass es schon mal gesagt hat, als man schon mal ein Lied von Rattenkönig. Ich hatte, falls ich es gehört hatte, schon wieder vergessen. Ja. Aber wir verraten es jetzt nicht, weil wir sind jetzt deutlich schlauer als die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr könnt das alle mal in eine Internetsuchmaschine, zum Beispiel DuckAGO, eingeben, die nämlich nichts mit Google zu tun hat und eine klimafreundliche Suchmaschine ist. Mhm. Da könnt ihr einfach mal Rattenkönig eingeben und gucken. Ich glaube, der letzte bezeugte Rattenkönig ist gar nicht mal so alt, sondern vor ungefähr 10 Jahren auf den Philippinen gefunden worden. Ja, das habe ich auch gelesen. Da fahre ich nicht hin. Warum nicht? Hast du was gegen Philippiner? Nee, ich habe was gegen Rattenkönige. Ach so. Das hat sich sehr unhygienisch angehört, was du gesagt hast. Das erzählt jemand, der mit Pfefferspray joggen geht. Du gehst mit Pfefferspray joggen, um dich selber anzuspornen? Ja, genau. Das ist wie der Horse Relish. Also, das ist, da, wenn du, solltest du auch mal probieren. Dann bist du ratzfatz von A nach B. Ne? Das ist der Hammer. Ja. Nein, Alex hat ja erzählt, dass man Pfefferspray in Mannheim in der Apotheke kaufen kann. In der Neckarstadt schon. Ja. Ist halt gesund. Also, steht direkt neben dem Inhalator. Nee, also, ja, wir kennen auch sowas wie Mentholzigaretten nicht, ja? Also, wir rauchen eher. Ich sprühe immer Pfefferspray auf die billigen. Nee, Tigerbalsam. Tigerbalm auf die China-Kippen, ja, genau. Wollte gerade sagen, ja, wir rauchen auch die 16 Cent China-Kippen, die krassen, die Racheputzer. So ist das im Süden Deutschlands. Ja. Es ist halt, prosperierend ist halt nur der Norden immer. Immer, ja. Immer. Ja. Wie bei Game of Thrones, da ist der Norden ja nicht prosperierend, da ist ja eigentlich der Süden prosperierend. Keine Ahnung. Ich weiß immer, was prosperierend heißt. Ich kenne nur Lindenstraße. Ja. In der Lindenstraße ist es, glaube ich, nicht so, weil ich glaube, da gibt es kein Nord und Süd. Ja, da gibt es auch kein Köln und kein München. Ich weiß es also immer noch nicht. In Köln gedreht, in München, das ist die größte Lebenslüge. Ich glaube, ich war irgendwie um die 30, als ich das erfahren habe. Da ist ja irgendwas in mir zerbrochen. Ja. Alte Menschen können sich vielleicht noch an Marienhof erinnern, an diese Serie im ARD-Vorabendprogramm. Läuft das nicht immer noch? Das wurde in München gedreht, spielte aber in Köln. Was? Ja. Das ist die Rache. Say what? Krass. Aber das ist ja dann Lindenstraße invertiert. Ja. War das auch so von den Charakteren? Von denen da oben, ja, bestimmt. Gab es da einen Vaterbeimer? Nein, ich weiß es nicht mehr. Ich habe es nicht geguckt. Warum nicht? Ja, warum nicht? Weil ich aber eine Hansefrau. Weil ich irgendwie, was anderes Wichtiges zu tun habe. Weil du YouPorn entdeckt hast. Ja, wahrscheinlich, ja. Wir haben uns gerade nichts zu erzählen. Spiel mal Dorfgemeinschaft von Schmutzstaffel. Auch ein toller Song von einer tollen Band mit einem tollen Namen und einem tollen Cover. Ja. Toller Melodie. So, wir gehen jetzt noch ein bisschen pogen, Richard, oder? Richie. Ja, Rüdiger, wir gehen gleich noch ein bisschen pogen. Ja. Wir gehen noch ein bisschen pogen, ganz viel saufen und ich hoffe, wir haben einen schönen Abend. Oh. Und danach kuscheln wir noch ein bisschen. Wenn Gesichtskuscheln. Mit einem Bussi auf die Wange. Ja, ich sitze nämlich mit zwei Brillenträgern, da ist Gesichtskuscheln immer ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass gleich eure Brillen abnimmt. Das Gute und dann ist, dass man die abnehmen kann, das wollte ich gerade sagen. Die sind nicht festgewachsen. Cheek on cheek mit einem Bierchen in der Hand, ach herrlich. Ja. Blöde ist nur, dass wir dann dich nicht mehr so gut sehen können. Das ist euer Vorteil und auch zu meinem Nutzen. Andererseits, wenn ich sehr nah rangehe, sehe ich auch wieder gut. Die Hände sehen mit. Und ich habe ja einen, wie gesagt, sehr kapitalen Jungsbusen. Der könnte für euch tatsächlich auch dann auch interessant werden. Ich habe mir die Brust auch extra rasiert. Krass. Ja. Sieht also schön so, ja, rasiert oder gewachst? Ich habe so einen Rasierer, wo ich halt immer mit Kerzenwachs. Ja, und dann muss ich aber aufpassen wegen Brustwarzen, ne? Dass man den nicht absägt. Die sind weg. Nee, also, den brauche ich nicht. Als Mann brauche ich die ja nicht. Somit ist dein Busen für mich zumindest jetzt mal ziemlich uninteressant geworden. Das werden wir gleich eruieren. Ich trinke dann erstmal viel. Ja, das war auch schon wieder hier. Pogo-Radio und Bermuda. Nee, war es gar nicht. Zeit, 10 Minuten Zeit, voll. Ja, scheiße. Ach, Rüdiger. Mensch. Mann. Glaub, eine Sendung mit dir machen, wenn du noch total besoffen bist von gestern, ist ja wirklich schwierig. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe echt so ein... Erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Gestern? Nee, von deinem Gemütszustand gerade. Wie geht's dir gerade? Ich glaube, ich habe mich jetzt gerade umentschieden. Ich habe hier die ganze Zeit hier tapfer Scholle getrunken. Weißwein Scholle. Ich glaube, ich steige jetzt um auf Bier. Wieder zurück zu den Wurzeln. Back to the roots, ja. Nummer sicher, oder was? Ja, nee, es ist einfach mein Getränk, ne? Das ist halt, ja, Wein. Weißweinschorle ist ja toll. Weißweinschorle ist Schorle toll im Sommer. Aber Schorle kann man lernen. Ja, ja. Man kann Schorle lernen. Ja, ja. Ich habe auch eine gewisse Zeit zugebraucht. Mhm. Du hattest ja letztens mit Nelt, hattest ja diese Diskussion oder diese über das Mischungsverhältnis. Ja. Und wenn du, und dann ist euch ja, oder Nelt ist aufgefallen, dass du, wenn du das so machst, wie ich das mache, eigentlich eine viel zu schwache Schorle mischst. Ja. Aber das ist eigentlich auch wiederum gut, weil dann kannst du ganz viele davon trinken, hast nicht gleich so einen Mörderkater und kackst nicht gleich ab. Also wenn du jetzt zum Beispiel Pfälzer Weinfest Schorle trinkst, ja. Also wenn du davon 3-4 schaffst, dann bist du gut. Ja, also das ist halt einfach ganz, ganz schlimm. Also bist du innerhalb von einer halben, also das kannst du halt trinken wie Limonade. Und das ist das Problem. Bier ist halt immer gleich. Da hast du deine... Quatsch! Nein, aber vom auch das nicht, aber das hier läufige Bier hat immer seine Ende 4, Anfang 5%. Ja, Prozent, aber geschmacklich, mein Freund, ja, ist hallo, ja wohl ein hallo, hallo. Hallo. Darum geht's nicht. Wir haben jetzt über die Effektivität, die Rauscheffizienz des Getränks haben wir es eigentlich. Und wenn du dir da jetzt irgendwie so Pfälzer Weinfestschorle, die ungefähr bis hier... Ich finde es schön, dass du Effizienz und Effektivität voneinander trennst. Ja, schön. Und nur einen Hauch Wasser zutust, dann knallt es halt wie verrückt. Ich bin immer noch begeistert davon, dass du einer der wenigen bist, die ich gerne die Effizienz und Effektivität voneinander zu trennen wissen. Ich weiß nicht mal, was das heißt. Du, sollen wir die Prosperität nochmal... Ja, hab dir schon erklärt, ich hab's schon wieder vergessen. Also Pogo Radio ist ja auch eine eher volatile Sendung, deswegen gehen wir jetzt auch direkt in den nächsten Song über. Ja. Dude.de kann ich empfehlen. Und ich würde sagen, No-Gemeinschaft Peter Pan mit Partyhut klingt eigentlich ganz geil für 1,22. Ja. Nagelneues Lied. Kriegen wir dann die Dengue-Fieber noch runter? Ja, kriegen wir noch runter. Überraschung, Notgemeinschaft Peter Pan. Ja. Aus dem Ruhrgebiet. Überraschend, dass auch dieses Lied. Sind die eigentlich aus dem Ruhrgebiet? Nee, die kommen aus Hamburg. Die bringe ich nur mit dem Ruhrgebiet in Verbindung über den Max. Ist das richtig? Ja, weil der da waren sie auf seinem Label und jetzt sind sie aber auf einem anderen Label. Jetzt sind sie wahrscheinlich auf einem besseren Label. Macht der Max überhaupt noch Label-Gedance? Ich denke, ja, solange er seine Haare hat, wird er sein Label machen. Ne? Aber der hat die Haare doch gar nicht mehr. Doch. Ja? Ja? Der hat da ein bisschen was abgeschnitten, glaube ich. So. Aber der hat immer noch. Ja? Ja. Volle Busch? Glaub schon, ja. Keine Ahnung. Vielleicht hat mich einfach nicht mal wiedererkannt seitdem. Und ich denke, die haben ihn nicht mal gesehen. Keine Ahnung. Er sitzt neben uns und nennt sich jetzt Alex. Ich habe nicht zugehört, was? Ja, ich auch nicht. Sag einfach ja. Ich habe gerade im Chat gelesen. Ja, was steht denn da? Bier auf Wein, das lass sein. Ah. Wein auf Bier, das rate ich dir. Naja. Buchen sollst du suchen. Eichen musst du weichen. Genau. Das ist wie alle Bauernweisheiten, der Weisheit letzter Schluss. Und wenn der Hahn kräht auf den Mist. Was ist dann? Wird's wieder anders oder es bleibt wie es ist? Oder so. Ach so, ja. der April, der macht, was er will. Das sehen wir ja. Okay. Nicht mehr. Das war Pogo Radio mit Mutterfunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Wenn heute nicht der 6. Mai ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Du zu bist Gast der war der. Dieter Thomas Heck, das Internet. Genau, Alex und der Richie waren da zu Besuch. Ich sage tschüss. Tschüss, macht's gut. Schön, ja, stopp, euch. Moment, wir hören jetzt aber noch zum Ausgang ein Lied, nämlich Denkefieber, eine ganz tolle Band aus Kalifornien, L.A., die ich mir auch mitgewünscht habe. Die verbinden Surfpunk mit kambodschanischem Pop. Dieser Song ist leider ohne Gesang. Ich kann euch empfehlen, die LPs dieser Band zu kaufen, denn es ist toll. Ja, es ist wo gibt's sie denn? Sag mal. Irgendwo. Ja. Scheiße. Tschüss. Tschüss.